Apostelgeschichte, Kapitel 20. Da nun die Empörung aufgehöret, rief Paulus die Jünger zu sich und segnete sie und ging aus, zu reisen nach Mazedonien. Und da er dieselbigen Länder durchzog und sie ermahnet hatte mit vielen Worten, kam er nach Griechenland und verzog allda 3 Monaten. Da aber ihm die Juden nachstelleten, als er nach Syrien wollte fahren, ward er zu Rat, wieder umzuwenden durch Mazedonien. Es zogen aber mit ihm bis nach Asien so Pater von Beröa, von Thessalonich aber Aristarchus und Sekundus und Gaius von Derbe und Timotheus, aus Asien aber Tychikus und Trophimus. Diese gingen voran und harreten unser zu Troas. Wir aber schiffeten nach den Ostertagen von Philippi bis an den 5. Tag und kamen zu ihnen gen Troas und hatten da unser Wesen 7 Tage. Auf einen Sabbat aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus und wollte des andern Tages ausreisen und verzog das Wort bis zu Mitternacht. Und es waren viel Fackeln auf dem Söller, da sie versammelt waren. Es saß aber ein Jüngling mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf, dieweil Paulus so lange redete, und ward vom Schlaf überwogen und fiel hinunter vom 3. Söller, und ward tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und fiel auf ihn, umfing ihn und sprach, machet kein Getümmel, denn seine Seele ist in ihm. Da ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach, und also zog er aus. Sie brachten aber den Knaben lebendig und wurden nicht wenig getröstet. Wir aber zogen voran auf dem Schiff und fuhren gen Assos, und wollten daselbst Paulus zu uns nehmen, denn er hatte es also befohlen, und er wollte zu Fuße gehen. Als er nun zu uns schlug, zu Assos, nahmen wir ihn zu uns und kamen gen Mytilene. Und von dannen schifften wir und kamen des andern Tages hin gen Chios. Und des folgenden Tages stießen wir an Samos und blieben in Trogylion. Und des nächsten Tages kamen wir gen Milet. Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzuschiffen, dass er nicht müsste in Asien Zeit zubringen, denn er eilete, auf den Pfingsttag zu Jerusalem zu sein, so es ihm möglich wäre. Aber von Milet sandte er gen Ephesus und ließ fordern die Ältesten von der Gemeinde. Als aber die zu ihm kamen, sprach er zu ihnen, ihr wisset von dem 1. Tage an, da ich bin nach Asien kommen, wie ich alle Zeit bin bei euch gewesen. Und dem Herrn gedienet mit aller Demut und mit viel Tränen und Anfechtungen, die mir sind widerfahren von den Juden, so mir nachstelleten. Wie ich nichts verhalten habe, das da nützlich ist, dass ich euch nicht verkündiget hätte und euch gelehret öffentlich und sonderlich, und habe bezeuget beiden, den Juden und Griechen, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesum Christum. Und nun siehe, ich im Geist gebunden, fahre hin gen Jerusalem, weiß nicht, was mir da selbst begegnen wird, ohne dass der Heilige Geist in allen Städten bezeuget und spricht, Bande und Trübsal warten mein da selbst. Aber ich achte der keines, ich halte mein Leben auch nicht selbst teuer, auf dass ich vollende meinen Lauf mit Freuden und das Amt, das ich empfangen habe von dem Herrn Jesu, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, alle die, durch welche ich gezogen bin und gepredigt habe, das Reich Gottes. Darum zeuge ich euch an diesem heutigen Tage, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe euch nichts verhalten, dass ich nicht verkündiget hätte, alle den Rat Gottes. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzet hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, welche er durch sein Eigenblut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied werden unter euch kommen gräuliche Wölfe, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wacker und denket daran, dass ich nicht abgelassen habe, 3 Jahre, Tag und Nacht einen jeglichen mit Tränen zu vermahnen. Und nun, liebe Brüder, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe unter allen, die geheiligt werden. Ich habe euer keines Silber noch Gold noch Kleid begehrt, denn ihr wisset selber, dass mir diese Hände zu meiner Notdurft und derer, die mit mir gewesen sind, gedient haben. Ich habe es euch alles gezeiget, dass man also arbeiten müsse und die Schwachen aufnehmen und gedenken an das Wort des Herrn Jesu, dass er gesagt hat, geben ist seliger denn nehmen. Und als er solches gesagt, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Es ward aber viel Weinens unter ihnen allen und fielen Paulus um den Hals und küsseten ihn. Am allermeisten betrübt über dem Wort, das er sagte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen, und geleiteten ihn in das Schiff.